Er hört Wasser. Lohmeier hört Wasser. Ich höre Wasser. Es ist keines da. Es ist keines da? Aber ich kann es hören. Mitten im Juni. Mitten im Juni, es ist heiß. Es ist heiß. Es kommen Anrufe aus dem 8., 9. und dem 10. Stock, was mit dem Wasser ist. Anrufe aus dem 8., 9. und dem 10. Stock, was mit dem Wasser ist. Der 8., 9. und 9. der 10. Stock der 10. haben kein Wasser. Haben kein Wasser. Als ob das Wasser im 7. Stock abhanden käme. Als ob das Wasser im 7. Stock abhanden käme. Vielleicht gibt es ein Leck. Vielleicht gibt es ein Leck. Kaum vorstellbar. Und ein Leck dieser Art. Ein Rohrbruch. Bliebe nicht lange unbemerkt. Das läuft die Wände runter. Das läuft die Wände runter. Auf die Böden. Wasser, Wasser, Wasser. Auf die Böden. Überall höre ich Wasser. In die Flure. In die Flure. Erster Stock, Wasser. Zweiter Stock, Wasser. Dritter Stock, vierter Stock. Fünfter Stock. Mustafa, oh Mustafa. Die arabische Nacht von Roland Schimmelpfennig. Musik und Regie Klaus Buhlert. Klingt wie ein Lied, die Spur eines Liedes in den Korridoren. Das Lied im Treppenhaus. Eine Spur in den 7. Stock, ich steige in den Fahrstuhl. Ich fahre in den 7. Stock, um nachzusehen. Immer höre ich Wasser. 7. Stock, rechts 15 Wohnungen und der Fahrstuhl, links 16 Wohnungen. Auf beiden Seiten immer drei Zimmer, Küche, Bad. Am Ende des Flures steht rechts vor Wohnung 732 die arabische Mitbewohnerin von der Deke, Frau Fatima Mansour. 732 heißt Küchenbalkon und Fenster nach Südosten, Badezimmer nach Westen. Die arabische Mitbewohnerin versucht mit drei Tüten unterm Arm ihre Wohnung aufzuschließen. Aber warum macht sie das so umständlich? Warum stellt sie das Zeug nicht einfach ab? Lass doch so, Leica. Der Fahrstuhl hörte sich so an, als sei er bald wieder kaputt. Lass doch so, Leica, bleibe liebe ledig. Mit drei Plastiktüten unterm Arm die Wohnung aufschließen, ist nicht gerade einfach. Wer weiß, was sonst der Sultan macht. Oh, Mustafa, geht nicht. Sie lässt den Schlüssel fallen, besser als die Tüten. Der Schlüssel fällt mir runter, aber mit dem Ellbogen komme ich an die Klingel. Hoffentlich ist Franziska da. Natürlich ist sie da. Hoffentlich hört sie die Klingel. Lohmeier, der Hausmeister, kommt in seinem graublauen Kittel den Flur herunter. Was ist denn mit dem Fahrstuhl, Herr Lohmeier? Es ist heiß. Werd mal anrufen. Sicherheitshalber. Sie klingelt noch einmal. Das macht sie, indem sie mit dem ganzen Körper und den Tüten ihren linken Ellbogen gegen die Klingel drückt. Kann ich Ihnen helfen? Oh, danke, geht schon. Geht schon. Heiß heute, was? Ja, der wärmste Tag im Jahr bisher, hieß es in den Nachrichten um 19 Uhr. Und? Noch kein Feierabend, Herr Lohmeier? Weiß nicht, irgendwas ist heute mit dem Wasserdruck im 8., 9. und im 10. Stock. Gut, dass es nur 10 Stockwerke gibt. Und er lacht nicht. Ja. Stimmt eigentlich. Sieht abwesend aus, besorgt. Wie sieht es denn bei Ihnen mit dem Wasser aus? Ja, weiß nicht. Ich komme gerade erst nach Hause. Wenn was ist, rufe ich Sie später an, ja? Ja, bitte, tun Sie das. Vielleicht haben wir irgendwo ein Leck. Entschuldigung, darf ich? Er bückt sich und hebt für mich den Schlüssel auf. Er steckt den Schlüssel ins Schloss und fragt mich, ob es Sie wohl stören würde, wenn ich mal kurz den Wasserdruck bei Ihnen überprüfe, nur ob es vernünftig läuft. Wasser, Wasser, Wasser. Nein, ganz und gar nicht. In dem Moment, in dem ich den Schlüssel im Schloss umdrehen will, öffnet jemand von innen die Tür. Huch. Vor uns steht verschwitzt und kaum bekleidet Franziska Deke, Hauptmieterin von 732. Ja. Huch, dachte ich mir doch, ich hätte was gehört. Hallo. Tag, Frau Deke. Tag. Sage ich. Vielleicht ist es besser, ich komme später nochmal hoch. Ja gut, antwortet Fatima. Wie Sie wollen. Hast du mich nicht gehört, Franziska? Ich klingel schon zum dritten Mal. Ich war auf dem Sofa und hab mich ausgeruht. Ich weiß nicht. Ihr Schlüssel steckt noch. Danke, bis später vielleicht. Tür zu, die Schlüssel sind nicht mehr zu halten und fallen auf den Fußboden. Tür zu, klingt so, als seien dir die Schlüssel wieder runtergefallen. Warum machst du die Tür nicht auf? Hab ich doch. Nur wann? Franziska läuft zurück ins Wohnzimmer. War eingeschlafen, glaube ich, auf dem Sofa. So heiß. Mach doch die Vorhänge zu. Ich gehe duschen. Gut, mach das. Im 8., 9. und 10. Stock gibt es kein Wasser. Ja. Ja? Deshalb war Loma ja da. Oder hätte ich gleich mit reingehen sollen? Sah nicht so aus. Sie hatte ja nichts Richtiges an. Das macht sie immer. Das Gesicht ganz rot. Die kurzen blonden Haare so verschwitzt. Sie kommt nach Hause von der Arbeit im Labor, zieht sich die Sachen aus und legt sich auf das Sofa. Und wird müde. Und dann geht sie duschen. Bin irrsinnig müde. Soll ich noch duschen oder nicht? Mach doch. Ja, vielleicht. Sie steht unentschieden im Wohnungsflur und überlegt. Was habe ich heute nur den ganzen Tag gemacht? Die Leute kommen von der Arbeit nach Hause und wollen kochen oder duschen. Aber ohne Wasser? Ich kann mich nicht entscheiden. Willst du auch ein Glas? Nein, danke. Ich räume erst die Tüten aus. Ich gieß dir schon mal einen ein. Sie geht zurück zum Sofa. Weiß nicht. Weiß nicht. Na los! Ja, vielleicht. Khalil wartet auf einen Anruf. Ja. Er steht am Fenster und wartet. Gleich 9:30, denkt er. Es müsste jeden Augenblick das Telefon klingeln. Gleich ruft sie an. Er sitzt neben dem Telefon und wartet. Gleich 9:00. Jetzt müsste jeden Augenblick das Telefon klingeln. Sie ruft jeden Abend an. Immer vor Sonnenuntergang. Gleich 9:30. Ich stehe vor dem Aufzug und überlege, ob ich nochmal bei Nummer 732 klingeln soll. 9:30. Sie steht mit dem Glas Cognac im Türrahmen und weiß nicht vor und nicht zurück. Ich rufe besser etwas später an und komme dann nochmal hoch, um nachzusehen. Ich gehe doch duschen, sagt Franziska. Ich glaube, ich dusche doch. Meinst du? Wirklich? Ich liebe sie. Sie ruft jeden Abend an. Immer vor Sonnenuntergang. Meinst du? Ja, ich glaube. Ich blicke aus dem Fenster und warte darauf, dass sie anruft. Der Fahrstuhl kommt. Zu langsam. Lohmeyers Blick wandert den Flur zurück, die Wände hoch und runter. Wasser. Ich höre Wasser. Überall. Sie dreht sich um, will ins Bad. Wieso ruft sie nicht an? Komisch. Was denn? Was habe ich heute den ganzen Tag gemacht? Gearbeitet, glaube ich. Was sonst? Wahrscheinlich. Also, geh duschen. Nur, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ach, komm. Naja. Die Fahrstuhltür geht auf. Franziska sagt, ich gehe duschen. Mach das. Sie geht ins Bad. Wie spät ist es? Ob sie noch anruft? Soll ich einsteigen? Zeit anzurufen. Die Fahrstuhltür ist offen. Soll ich wirklich duschen? Ja. Lieber die Treppe. Ich entschließe mich, die Treppe zu nehmen. Sie geht ins Bad. Ich nehme das Telefon. Ich laufe nach unten. Das Treppenhaus klingt wie ein Lied. Kommst du? Hallo. Bis gleich. Warte. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Bis gleich. 6. Stock. Ich blicke aus dem Fenster auf die Fassade des Wohnblocks C mir gegenüber. Etwas blendet mich. Ein Lichtreflex fällt in mein Auge. Die Milchglasscheibe des Badezimmers in einer Wohnung im 7. Stock des Hauses gegenüber steht sperrangelweit offen. Ja, ja. In dem kleinen Schrank über dem Waschbecken spiegelt sich die tief im Westen stehende Abendsonne. Sogar die Zahnbürsten in dem Becher neben dem Wasserhahn kann ich erkennen. Eine kurzhaarige, blonde Frau betritt das Bad. Sie ist im Bad. So ist es jeden Abend vor Sonnenuntergang. Sie kommt nach Hause, sie zieht sich aus, wird müde. Ich stehe im Bad. Neben mir das Waschbecken mit den Zahnbürsten im Plastikbecher. Sie zieht sich aus, dreht sich um und steigt in die Badewanne. Sie dreht das Wasser auf. Wieso haben die denn Wasser da drüben? Und beginnt zu duschen. Sie duscht. 5. Stock. Ich höre Wasser. Sie hat angerufen. Bald wird es dunkel und ich kann zu ihr. Stecke die Schlüssel in die Tasche und nehme den Helm. Ich kenne sie jetzt seit 2 Jahren. Sie ist die einzige Frau in meinem Leben. Ich würde sie niemals betrügen. Niemals. Niemals. Ich starte das Moped. Die haben Wasser. Komisch. Bei uns im Haus B geht seit 2 Stunden nichts. Vielleicht ein Rohrbruch hinter der Verteilergabel. Ungewöhnlich. Besonders in dieser Jahreszeit. Ich sitze in der Wanne und starre vor mich hin. Sie sitzt in der Badewanne und duscht. Starrt vor sich hin. Dass das Fenster offen steht, scheint sie gar nicht zu bemerken. Sie duscht sich. Ich sehe nur ihren Kopf und manchmal ihren rechten Arm. Was habe ich heute nur den ganzen Tag gemacht? 4. Stock. Ich höre, wie im Bad das Wasser läuft. Ich bleibe nicht wegen der sich waschenden Frau am Fenster stehen. Etwas ist sonderbar. Ein Geräusch. Das Fenster ist ja offen. Ich höre Wasser. Im Haus gegenüber, auf der schattigen Seite von Wohnblock B, geht im 7. Stock ein Fenster auf. Kommt nicht von draußen das Geräusch. Ein Mann lehnt sich aus dem Fenster, als suche er etwas. Klingt wie ein Lied. Ist nicht drinnen. Wasser. Was der wohl sucht? Ich stecke die Schlüssel in die Tasche und nehme den Helm. Ich starte das Moped. Ich kenne sie jetzt seit 2 Jahren. Ob der mich sehen kann? Glaube ich nicht. Sie ist die einzige Frau in meinem Leben. Was habe ich heute den ganzen Tag lang nur gemacht? 2. Stock. Sie dreht das Wasser ab, steht auf, trocknet sich ab. Er macht das Fenster wieder zu. Im Glas spiegelt sich der dunkelblaue Abendhimmel. Ich glaube nicht, dass er mich sehen kann. Sie verlässt das Badezimmer. Ich trockne mich ab, wickele mir ein Handtuch um und gehe raus. Es ist immer so. Ich muss warten bis Sonnenuntergang. Dann darf ich zu ihr. Steige auf das Moped und fahre zu ihr. Auf dem Sofa liegt ihre Mitbewohnerin Franziska und schläft. Sie wacht nie auf. Die kennt mich gar nicht. Hat mich nie gesehen. Sie weiß gar nichts von mir. Na, war's schön? Hm? Willst du aufs Sofa? Gleich ist die Sonne weg. Oder noch einen Schluck Cognac. Ach. Sie gähnt. Wie war's denn heute, frag ich sie. Heute? Ja. Wo? In der Arbeit. Jetzt ist die Sonne weg. Aber ich habe immer noch diesen Klang in meinen Ohren. Den Klang von Wasser. Ihre Augen fallen zu. Welche Arbeit? Wovon sprichst du? Erdgeschoss, unten. Ich bin unten angekommen und drücke aus reiner Neugierde den Knopf neben der Fahrstuhltür im Erdgeschoss. Ich höre sie duschen. Das Lied zieht mich aus der Wohnung, zieht mich zu ihr, rüber zu Wohnhaus C in den 7. Stock. Wusste ich's doch. Ich drücke auf den Fahrstuhlknopf und nichts passiert. Der Fahrstuhl steht im 7. Stock und bewegt sich nicht mehr von der Stelle. Ist kaputt. Endgültig. Schläfst du? Hm? Schläfst du schon? Ob du schläfst? Lass mich. Raus aus der Wohnung. Ich muss zu ihr. Sie wird erst im Morgengrauen wieder aufwachen. Hellwach sein, arabischen Kaffee kochen, mich wecken. Guten Morgen, Fatima, meine orientalische Prinzessin. Ich muss gleich los zur Arbeit. Aber sag mal, ich muss gestern Abend wieder auf dem Sofa eingeschlafen sein. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich frag mich, was sein würde, wenn sie nachts einmal aufwachen würde. Ich laufe den Flur runter zum Fahrstuhl. Ich muss mit ihr sprechen. Das heißt, wenn es jemanden gelänge, sie zu wecken. Der Fahrstuhl ist schon oben. Ich muss ihr von dem Lied erzählen. Ich öffne die Metalltür mit dem kleinen Fenster, steige in den Fahrstuhl, drücke auf E. Die Sicherheitstür der Kabine schiebt sich ratternd zu und ich fahre nach unten. Es müsste jemand kommen und sie wach küssen. Vielleicht. 6, 5. Es klingt in meinen Ohren, als stünde ich in einem türkischen Bad. 4, 3, 2, 1. Die Hochhäuser kommen näher. In den unzähligen Wohnungen brennt hinter den Vorhängen Licht. Da oben wohnt Fatima. Wenn jemand käme und sie küsste, wären vielleicht diese Nächte vorbei. Die Nächte, die sie auf dem Sofa schläft, während ich neben ihr fernsehe oder mit Khalil zusammen bin. Ich höre Khalils Moped vor dem Haus. Ich weiß, dass sie schon mein Moped hört. Und gebe nochmal Gas. Das ist er, Khalil. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Ich gebe Gas im Leerlauf, bevor ich vor dem Hauseingang den Motor abstelle. Den Helm schließe ich wie immer am Gepäckträger fest. Ich stehe vor dem Haus und sehe die 7 Stockwerke hoch. Da oben wohnt sie. Jetzt kommt er gleich mit dem Fahrstuhl hoch. 2. Stock. Die Haustür steht offen. Ich stehe im Hausflur und überlege. Soll ich den Fahrstuhl nehmen oder die Treppe? Ich stehe unschlüssig vor der dunkelgrünen Metalltür des Fahrstuhls. Ich drücke auf den Fahrstuhlknopf. Nichts passiert. Ich drücke nochmal. Jetzt. Gleich. Der Fahrstuhl kommt runter. Klingt sonderbar. Dritter Stock. Franziska schläft. Da kommt er. Die Sicherheitstür innen öffnet sich. Ich öffne die Metalltür mit dem kleinen Fenster und steige in den Aufzug. Drücke auf 7. Zulässig bis 400 Kilo oder 5 Personen. Baujahr 1972. Lüppes und Peters. Die Sicherheitstür geht ratternd zu. Der Fahrstuhl fährt nach oben. Erster Stock. Ich gehe schon mal zur Wohnungstür. Zweiter Stock. Der Fahrstuhlmotor klingt komisch. Dritter Stock. Vierter Stock. Vierter Stock. Das darf nicht wahr sein. Kurz, unterhalb des 5. Stocks bleibt der Fahrstuhl stecken. Steckt! Wo bleibt er denn? Der Fahrstuhl steht. Das gibt's doch nicht! Nichts geht mehr. Nicht mal der Alarmknopf. Jetzt fällt mir ein, ich sollte ein Schild an die Fahrstuhltür hängen. Aufzug defekt. Nicht, dass sich jemand noch wundert oder stundenlang wartet. Und den Monteur von Lübbes und Peters muss ich anrufen. Ich werde wahnsinnig. Hört mich jemand? Hallo? Das war doch sein Moped. Ich laufe auf den Küchenbalkon und blicke nach unten. Ja, da steht es. Seinen roten Helm hat er wie immer am Gepäckträger angeschlossen. Aber wo ist Khalil? Khalil? Hallo? Ja, aber den rufe ich heute nicht mehr an. Solange der Fahrstuhl im 7. Stock festhängt, kann nichts passieren. Ich gehe aus der Wohnung, lasse die Wohnungstür offen und laufe den Flur runter. Khalil? Kann doch nicht sein. Wo bist du? 6. Stock. Khalil? Der Fahrstuhl ist nicht unterwegs. Dann hat er die Treppe genommen. Ich laufe ihm entgegen. Hallo? Niemand hört mich. Hallo? Ich höre Schritte auf den Stufen. Das wird er sein. Nein, das ist er nicht. Khalil? Jemand kommt von oben. Das ist jemand anders. Eine arabisch aussehende Frau eilt mit nervösem Blick an mir vorbei die Treppe runter. Hallo? Namt. Noch nie gesehen. Namt. Wenn Fatima das Moped gehört hat, wird sie sich wundern, wo ich bleibe. Und mich suchen. Hallo? Fatima! 7. Stock. Ich bin oben. Die Wohnung der duschenden Frau müsste am Ende des Ganges liegen. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, wenn sie die Tür aufmacht. Fatima! 5. Stock. Ich werde nochmal rauflaufen und nachsehen. Ich laufe jetzt rauf und frage kurz bei der Decke, ob ich die Leitung überprüfen kann. Ich laufe den Gang entlang. Es rauscht in meinen Ohren. Ich renne die Stufen runter. Khalil? Lieber jetzt als später. Ich laufe jetzt rauf. Hallo? Oder doch besser etwas später? Sie hatte ja fast nichts an. Hört mich niemand? Die Wohnungstür da vorn muss es sein. 3. Stock. Die Wohnungstür steht offen. Khalil! Ist jemand da? Besser etwas später rauflaufen, oder? Ach, geh mal lieber gleich. Ich betrete die Wohnung. 1. Stock. Immer wieder drücke ich sämtliche Knöpfe des Aufzugs. Sinnlos! Da ist sie. Oh Gott! Erdgeschoss. Oh Gott. Ich bin außer Atem. Mir fällt ein, dass ich oben die Wohnungstür offen gelassen habe. Sie liegt auf dem Sofa und schläft. Sie sieht wunderschön aus. In meinen Ohren das Rauschen von Wasser, in meinem Kopf das Lied, das immer klarer wird. Khalil? Ich muss hier raus. Kann doch nicht sein. Ich gehe auf den kleinen Vorplatz. Da steht sein Moped. Ein kurzer, warmer Wind kommt auf. Hinter mir fällt die Haustür ins Schloss. Und ich habe keinen Schlüssel. Was tue ich hier? Ich denke, was tue ich hier? Ich stehe in einer fremden Wohnung neben einer schlafenden Frau, die fast nichts anhat. Es ist so heiß hier drin. Hallo? Sinnlos bei Franziska zu klingeln. Die wacht sowieso nicht auf. Jetzt hat sie Zeit genug gehabt, sich anzuziehen. Ich laufe den Flur im Souterrain entlang. Ich knie mich neben die Schlafende, neben ihre hellen Schultern. Auf dem kleinen Tisch vor dem Sofa steht eine fast leere Flasche Cognac. Das Licht geht aus. Ja. Jetzt hat sie genug Zeit gehabt. Das Licht im Flur geht aus. Niemand kommt mit einem Hausschlüssel. Über mir die Balkone von 10 Stockwerken und der wolkenlose Nachthimmel. Ich nehme einen Schluck. Ich laufe im Dunkeln weiter, bis zur Treppe. Vor mir eine ganze Batterie von Klingelschildern. Nebeneinander senkrechte Reihen voller Namen. Ritzkowski, Ansok, Richter, Sadic, Thompson, Körte, Bethke, Behrens, Schlösser, Rieling, Dakanalis. Ich berühre ihre kurzen blonden Haare. Verzeihung, ich... Als du vorhin ins Bad gingst, um zu duschen, stand ich drüben am Fenster und habe dich gesehen. Verstehst du, ich wohne im Haus gegenüber. Erdgeschoss. Verstehst du? Das Milchglasfenster stand offen. Die Sonne spiegelte sich in dem kleinen Schrank über dem Waschbecken mit den Zahnbürsten. Ich hänge im Erdgeschoss das Schild an die eiserne Tür des Fahrstuhls. Aufzug defekt. Sicherheit geht vor. Da ist Lohmeier. Hey! Ich sah dich. Du hast die Wasserhähne aufgedreht und du warst so... Hey! Herr Lohmeier. Du warst so... Wie soll ich das beschreiben? 7 Stockwerke zu Fuß. Halleluja. Er sieht mich nicht. Das Milchglasfenster war offen und die Sonne stand im Spiegel. Er verschwindet im Treppenhaus, ist weg. Hey, Herr Lohmeier! Vielleicht geschieht etwas, wenn ich die Sicherheitstür aufstemme. Vielleicht hört man mich dann besser. Ich versuche, mit den Fingern zwischen den schmalen Schlitz der Sicherheitstür zu kommen. Aber die Tür gibt keinen Zentimeter nach. Nicht ein Zentimeter! Hallo? Hörst du mich? Und da wollte ich dich küssen, aber das wusste ich noch nicht in dem Moment. Sie wird es nicht hören, aber ich versuche es trotzdem. Ich drücke unsere eigene Klingel. Deke Mansur. Kuckuck. Es klingelt. 1. Stock. Es hat geklingelt, aber sie wacht nicht auf. Franziska! Sie schläft weiter. Franziska! Jemand muss unten vor der Haustür stehen, denn die Wohnungstür steht immer noch offen. 2. Stock. Ich gehe die Reihe von oben nach unten durch. Unter uns im 6. Stock wohnt Katja Hartinger, die jeden Freitagabend im Keller ihre Wäsche wäscht. Daher kenne ich sie. Heute ist Freitag. Die Schlafende auf dem Sofa sieht so aus, als sei sie unkompliziert, optimistisch, neugierig. Katja macht nicht auf. Als nächstes klingle ich bei Hinrichs im 5. Aber der Mann geht nachts arbeiten und sie macht die Tür nicht auf, wenn er weg ist. Ich stemme mich mit dem Rücken gegen die Seitenwand neben den Knöpfen und versuche, die Innentür mit den Füßen aufzudrücken. Abgerutscht. Sie liegt da und sieht wirklich aus, als ob es mit ihr Sonntagmorgens schön sein könnte. Am Anfang, wenn wir fremde Cafés in der Stadt erkunden. Die Tür gibt nach, aber nicht viel. Nochmal! Marion Richter im 4. verbringt normalerweise Freitagabende wie diesen mit ihrem Freund Andi vor dem Fernseher. Und vor uns stehen die Tassen mit Café Latte oder Latte Macchiato. Oder sie kochen und gehen anschließend gemeinsam in die Badewanne. Nochmal! Na los, ich fange an, mit der Gegensprechanlage zu reden, obwohl mir noch überhaupt niemand antwortet. Hallo? Hallo? Nochmal klingeln. Geh auf! 4. Stock. Salam alaikum, Allah sei dir gnädig, und Mustafa nimm dich in Acht. Lass doch Suleika, bleibe lieber ledig, wer weiß, was sonst der Sultan macht. Eine Mutter in der Küche. Elektrisches Licht. Spätherbst. Die Farbe der Wände im Treppenhaus. Die Wohnung meiner Eltern, als ich klein war. Alles ist besonders. Ich trete mit voller Wucht zu. Etwas bricht. Egal. Die Sicherheitstür gibt nach. Die Schlafende auf dem Sofa. Unter ihren Lidern fahren die Augen hin und her. Am späten Vormittag laufen wir durch die Straßen. Wir bleiben in der Mitte einer kleinen Brücke stehen und blicken gemeinsam in den Fluss. Was für ein Sommer. Marion macht nicht auf. Sie ist nicht da. Und ihr Freund auch nicht. Oder sie sind wirklich in der Badewanne. Die Sicherheitstür ist offen. Zu meiner eigenen Überraschung stehe ich aber nicht vor der nackten Wand des Fahrstuhlschachts. Ich stehe vor der eisernen Fahrstuhltür des 5. Stocks. Durch das kleine Fenster in der Tür sehe ich in den Flur. Aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Ein Mechanismus sperrt das Schloss. Geh auf! Links das Kinderzimmer, rechts Küche, Bad, geradeaus geht es ins Wohnzimmer, dahinter liegt das Schlafzimmer meiner Eltern. Ich bin 4 oder 5. Durch das Fenster kann ich nicht die Treppe sehen, aber es klingt so, als käme jemand die Stufen hochgelaufen. Hallo? Ich bin 4 oder 5. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, kann ich gerade über das Geländer des Küchenbalkons gucken. Zwischen den Wohnhäusern fahren Autos. Sie träumt. Gehen Menschen. Sie liegt vor mir. Hallo, ich... Die Frauenstimme spricht zu mir in einer fremden Sprache. Knacken. Sie hat den Hörer ihrer Gegensprechanlage wieder aufgelegt. Ich klingle noch einmal. Warten. Hallo? Fragt ein Mann über den Lautsprecher. Hallo! Hallo? Ich hab mich ausgeschlossen. Würden Sie bitte aufmachen, ich... Wieder Stimmen? Musik? Dann nichts mehr. 6. Stock, ich kann nicht mehr. Ich bin 6 Jahre alt. Sie träumt. Meine Eltern haben ein Versicherungsbüro. Unter ihren Lidern fahren die Augen hin und her. Ich bin ein glückliches Kind. Im Herbst soll ich in die Schule kommen. Und alles riecht nach Gras. Diesen Sommer fahren wir in die Ferien. Wir sind in der Türkei. Am Strand. Mutter cremt mir den Rücken ein. Der Sand ist so heiß, dass man sich die Füße daran verbrennt. Ich betrachte die senkrechten Striche ihrer Lippen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich möchte sie küssen. Auf dem Rückweg sind wir in Istanbul. Wir sind in den Moscheen, die von Ferne aussehen wie große Schildkröten. Wir gehen in den Bazar. In den überdachten Bazar, in dem es, wie mein Vater mir erzählt, alles gibt, was du dir wünschen kannst. Meine Mutter sagt, ich soll ihre Hand nehmen, aber ich laufe weit voraus in die verzweigten Gänge, weit voraus, und dabei blicke ich an die gewölbte Decke und auf meine Schuhe. Ich will sie küssen. Es rauscht. Männer sitzen vor den Läden und trinken Tee aus kleinen Gläsern. Meine Eltern sind nicht mehr hinter mir. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe sie verloren. Vor mir steht, mitten im Bazar, vor einer Art Café, ein riesiges Kamel. Ich küsse sie und sie schläft. Meine Lippen auf den ihren, meine Hand für einen Augenblick in ihrem Haar. Jemand legt seine Hand auf meinen Mund. Ich bekomme kaum noch Luft. Es rauscht. Ich gehe den Flur entlang zur 732. Und jemand trägt mich fort. Wieder sehe ich die gewölbte Decke. Aber nicht mehr meine Schuhe. Aber warum wachst du nicht auf, wenn ich dich küsse? Die Mensur hat doch gesagt, ich könnte doch noch mal kommen. Küss mich. Der ganze Flur klingt wie ein Fluss. Das Geräusch eines Brunnens klingt fast wie Vogelgezwitscher. Entferntes Lachen. Es ist noch früh am Morgen. Meine Dienerin Fatima stellt neben meinem Bett ein Tablett mit Tee und Ayran ab. Und mit Sesamkringeln. Ich bin nicht mehr 6, ich bin 12. Hallo? Ist jemand da? Frau Deke? Ja, fragt eine Frauenstimme. Keine Antwort. Die Gegensprechanlage rauscht. Der Mechanismus gibt endlich nach. Und die Verriegelung der Tür springt auf. Ich bin's, Fatima Mansur aus dem 7. Stock. Tut mir sehr leid, dass ich Sie störe. Ich habe mich aus Versehen ausgeschlossen. Könnten Sie mir vielleicht die Tür aufmachen? Ich betrete die Wohnung. Hallo? Der Türöffner surrt. Ich bin wieder im Haus. Oh Gott, ich bin draußen. Danke. Da liegt sie auf dem Sofa, hat fast nichts an, nur ein Handtuch umgewickelt. Und sonst ist niemand da. Frau Deke? Auf dem kleinen Tisch neben dem Sofa steht eine fast leere Flasche Cognac. Wie sie da liegt. Ein feuchter Film auf ihrer Haut. Die kurzen, blonden Haare sind verschwitzt. Sie atmet schnell. Ich laufe die Treppe hoch zu Fatimas Wohnung. Sie hat mich sicher schon gesucht. Sie träumt vielleicht. Ich laufe die Treppe hoch zurück zu unserer Wohnung. Frau Deke? Das Geräusch eines Brunnens. Ich bin die Geliebte des Scheichs Al-Harad Bahadba. Aber der Scheich liebt mich zärtlich wie eine Tochter. Ich bin unberührt. Seit meiner Entführung aus Istanbul lebe ich im Harem seiner Residenz in der Wüstenstadt von Kinch el-Sar. Ich blicke aus dem maurisch verzierten Fenster auf die blühenden Orangen im Hof. Der Wassersprenger läuft. Die Feuchtigkeit steigt in den blauen Himmel. Es ist herrlich. Es ist wunderschön. Sechster Stock. Warum, weiß ich nicht. Ich knie plötzlich neben ihr. Berühre ihre nackten Schultern. Heute ist ein besonderer Tag. Ich werde heute 20. Und später wird mich der Scheich, den ich beinahe meinen Vater nennen könnte, entjungfern. Ich denke nie mehr an mein früheres Zuhause, an meine Eltern. Alkohol. In meinem Kopf sticht der Geruch von Alkohol. Und küsse sie. Wie lange habe ich keine Frau mehr angefasst, berührt? Ich küsse sie. Kafra, die erste Frau des Scheichs, ist krank vor Eifersucht auf mich. Das blonde Kind. Und hat mich gestern Nacht im Harem laut verflucht. Keine Reaktion. Erster Stock. Dafür lässt der Scheich sie heute köpfen. Nichts. Und sie schläft weiter. Nichts geschieht. Ich stehe auf. Ich spüre noch auf meinen Lippen ihre Lippen. Was machst du da mit mir? Was ist, will ich sie anschreien. Siebter Stock. Es rauscht so laut. Warum wachst du nicht auf? Schlaf doch einfach weiter auf deinem Sofa in deiner Dreizimmerwohnung im siebten Stock. Ich wollte dich nicht küssen. Ist passiert. Ich will hier weg, raus aus der Wohnung 732. Ich stolpere zur Wohnungstür, die steht noch offen. Salam alaikum, Allah sei dir gnädig. Und Mustafa nimm dich in Acht. Lass doch Sulaika, bleibe lieber ledig. Wer weiß, was sonst der Sultan macht. Fatima? Ich trete über die Türschwelle und stehe in gleißendem Licht. Ein heißer Wind erfasst mich und in meinen Augen brennt Sand. Siebter Stock. Ich laufe den Flur runter zu Fatimas Wohnung. Nummer 732. Die Wohnungstür steht offen. Eigenartig. Fatima? Jemand schreit. Wo bin ich? Was ist los mit mir? Zweiter Stock. Ich stehe in Cognac. In einer Cognacflasche. Doch selbst rumpflos, im Staub, schreit es ihr unheimlicher Schädel noch einmal mir zu. Sei verflucht. Auflösen sollst du dich. Verloren sollst du gehen. An nichts mehr wirst du dich erinnern von dem, was du einmal gewesen bist. Unglück sollst du bringen über jeden, der deine Lippen küsst. Und nie mehr sollst du den Mond sehen, bis du eines Nachts zu dem wirst, was du in Wahrheit bist. Um mich herum ist Glas. Ich stehe in einer Flüssigkeit. Es riecht nach Alkohol. Tut etwas, schreit der Scheich. Tut doch etwas, schreien die Frauen. Sand! Ich laufe durch den Wohnungstür. Auf dem Fußboden liegt Fatimas Schlüsselbund mit dem Kamel. Ich bin in einer Flasche. Ich bin in der Flasche Cognac auf dem kleinen Tisch neben dem Sofa, aus der ich gerade noch getrunken habe. Sand! Hoch über mir steht die Sonne. Durch das Glas sehe ich verzerrt, vergrößert die schlafende Frau auf dem Sofa, die ich gerade küsste. Sie träumt noch immer. Noch immer fahren ihre Augen unter den Lidern hin und her. Jetzt erst teilt das Beil des Scharfrichters den abgetrennten Kopf senkrecht in zwei Hälften. Stille. Khalil ist in die Wohnung gegangen. Fatima? Niemand antwortet. Hallo? Fatima? Er läuft durch den Wohnungsflur. Auf Auf dem Fußboden liegt Fatimas Schlüsselbund mit dem Kamel. Hallo, ist jemand da? Ist jemand da? Sie hat fast nichts an. Sie sieht schön aus. Sie wacht auf. Hallo? Ich stehe in einer Wüste. Es ist so hell, dass ich kaum die Augen öffnen kann. Ich blicke an mir herunter, sonst habe ich mich nicht verändert. Die Sandalen, der graue Kittel, alles so wie immer. Die Hitze ist so trocken, dass kein Tropfen Schweiß über meine Stirn läuft. Sie wacht auf. Hallo? Hallo? Sie scheint verwirrt. Vielleicht hat sie geträumt. Vierter Stock. Ich bin winzig klein. Meine 1 Zentimeter großen Schuhe sind durchtränkt von Cognac. Über mir der Flaschenhals, den ich vergessen habe, wieder zu verkorken. Unerreichbar hoch. Was für ein Albtraum. Ich bin hier in einer Flasche. In der Öffnung der Flasche fängt sich mit tiefem Ton ein Luftzug. Wo bin ich? Hallo. Ich liege auf einem Sofa in einem Zimmer. Neben mir ein kleiner Tisch. Darauf steht eine fast leere Flasche Cognac. Ich habe beinahe nichts an. Ich bin nur in ein Handtuch eingewickelt. Wo bin ich hier? Ein fremder Mann steht neben mir und sieht mich an. Hallo. Wie komme ich hierher? Wie komme ich in diese Flasche? Mein Blick rast durch den Raum. Alles in Ordnung? Statt den verzierten maurischen Fenstern eine Fensterfront mit Heizkörpern und Gardinen. Draußen ist Nacht. Davor ein Fernsehapparat, der auf dem sandfarbenen Teppichfußboden steht. Daneben billige Regale und Fotos von Menschen, die ich in meinem Leben nicht gesehen habe. Die Frau ist aufgewacht, aber sie hört mich nicht. Neben ihr steht riesig groß der Mann. Hallo, seht ihr mich nicht? Hier bin ich. Fünfter Stock. Ich bekomme kein Wort heraus. Sie spricht nicht. Ich bin Khalil, Fatimas Freund. Die Wohnungstür war offen. Weißt du zufällig, wo Fatima hingegangen ist? Ich bin gerade im Fahrstuhl stecken geblieben, im 5. Stock. Den solltest du in Zukunft besser nicht benutzen. Er lächelt und spricht von einem Fahrstuhl. Sie steht auf, achtet darauf, dass das Handtuch sie bedeckt und geht ans Fenster. Hallo, hört ihr mich nicht? Ich stehe an der Fensterfront eines Hochhauses. Vielleicht im 7. oder 8. Stock. In einem Haus wie diesem bin ich aufgewachsen. In so einem Haus habe ich die ersten Jahre meiner Kindheit verbracht. Oh Gott, über der Hochhaussiedlung steht der Mond. Und es kommt mir so vor, als ob ich ihn seit Jahren nicht gesehen hätte. Sie ist seltsam. 6. Stock. Ein hohler Ton im Flaschenhals. Es ist, als löste ich mich auf. Über den scharfen Kamm der Dünen streicht heulend der Wind. Ich brauche Hilfe. Du bist lächerlich und du machst mich lächerlich mit deinem Kittel. Mit einem Mal stürzt sie sich in meine Arme. Ruft, bitte rette mich. Sie sei dabei, sich aufzulösen. Das sei der Fluch der Frau des Scheichs. Ich solle sie hier rausholen. Ich kenne dich nicht, aber lauf nicht weg. Hilf mir. Bring mich zurück in die Wüstenstadt von Kinsh el-Sar. Scheich al-Harad Bahadbar wird dich dafür reich belohnen. Lass mich nicht allein in diesem Albtraum. Sie klammert sich an ihn und lässt nicht los. Nein, bitte. Hör auf. Das Handtuch rutscht ihr von den Achseln. Lass. Sie ist nackt. 7. Stock. Ich bin oben. Bleib da. Was hast du? Sie ist nackt und klammert sich an mich. Ich gehe den Flur hinunter zu unserer Wohnung. Ich will mich losreißen. Er will sich losreißen. Geh nicht weg. Hör auf. Bitte. Sie hat mich geküsst. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich drücke auf die Klingel. Kuckuck. Es klingelt. Es klingelt. Etwas schellt. Ich versuche, zur Tür zu kommen. Lauf nicht weg. Nichts passiert. Lass los. Aber ich höre in der Wohnung Stimmen. Nicht. Er reißt sich los, rennt zur Tür, sie hinterher. Ich kann sie nicht mehr sehen. Die Tür geht auf. Auf dem Kamm einer Sanddüne vor mir erscheint die in der Hitze flirrende Silhouette eines Beduinenzelts. Ich halte darauf zu. Franziska. Vor der Tür steht eine Frau. Vor mir steht Khalil, dahinter Franziska. Sie ist nackt. Nackt? Fatima sagt, du Schwein! Du Schwein! Die Frau kommt mir vertraut vor. Du mieses Schwein! Salam alaikum, Allah sei dir gnädig und Mustafa nimm dich in Acht. Meine Füße versinken im Sand. Ich stürze, richte mich auf und laufe weiter auf das Zelt zu. Ein Messer. Ich steche ihn ab. Ich brauche ein Messer. Du Schwein! Sie stürzt an mir vorbei. Sie will ein Messer holen und mich abstechen. Die Düne ist so steil, ich komme kaum voran. Ich bin fast oben. Vor mir, vielleicht auf 15 Meter entfernt, sehe ich das Zelt. Hallo! Ist hier jemand? Bleib stehen! Ich bring dich um. Du hast mich absichtlich aus der Wohnung gelockt, um meine Mitbewohnerin im Schlaf zu flecken. Ich laufe hinterher. Die Frau schreit. Du Schwein! Gleich erreicht er das Treppenhaus. Warte! Sie folgen mir. Ich renne die Treppe runter. 6. Stock. Hallo! Ist hier jemand? Niemand kommt mehr. Der Wind pfeift. Heult, rauscht, fängt sich im Zelt. Was ist das für ein Haus, in dem ich bin? Ist hier jemand? Die Wohnung ist leer, ich bin allein. 6. Stock. Sie sind jetzt oben an der Treppe. Gekrümmt im Glas vor mir die Tischkante. Der sandfarbene Teppich, der Fernseher, die Heizkörper, die billigen Bücherregale, das Sofa, ihr Handtuch auf dem Fußboden. Weit hinten, am Ende des Flurs, öffnet sich eine Wohnungstür. Komm rein! Höre ich eine Frauenstimme sagen, als stünde sie gleich neben mir. Eine Frau zieht von innen das Tuch im Eingang des Zelts beiseite und bittet mich herein. Nummer 632. Auf dem Klingelschild neben der Tür steht Hartinger. Die Tür ist offen. 6. Stock. Er ist verschwunden. Wo ist er hin? Das Schwein versteckt sich irgendwo. Ich betrete das Beduinenzelt. Meine Augen müssen sich erst an die plötzliche Dunkelheit gewöhnen. In der Mitte des Zeltes steht die Frau. Sie ist allein. Ich bin allein. In einer Flasche. In einer Wohnung, die aussieht wie 1000 andere Wohnungen. Der Mann ist weg. Ich schließe hinter mir die Tür und hole tief Atem. Vor mir steht eine junge Frau. Ich wollte gerade meine Wäsche aufhängen, sagt sie. Und dabei knöpft sie sich die Bluse auf. Dann dreht sie sich um und beugt sich über einen Wäscheständer. Komm. Die Frau sieht furchtbar aus. Komm. Eine breite violette Narbe zieht sich quer über ihren ganzen Hals. Und eine zweite Narbe teilt ihr Gesicht senkrecht vom Scheitel über die Nase bis zum Kinn. Komm, sagt sie. Khalil ist nicht zu finden. Das war's für mich. Aber ich kann nicht anders. Schön, dass du da bist, sagt die Narbenfrau. Sie stöhnt so laut. Sie schreit fast. Was rauscht denn hier so laut? Ist das der Wind? Nein, sagt sie. Das weißt du doch. Das ist das Wasser. Das Wasser? Ja. Welches Wasser? Das Wasser, das du schon den ganzen Tag suchst. Deshalb bist du doch hier. Das Wasser, das im 7. Stock abhanden kommt? Genau, sagt sie und verzieht spöttisch den doppelt geteilten Mund. Hinter mir bricht vor dem offenen Eingang des Beduinenzelts eine Wasserfontäne aus dem Wüstensand und schießt 20 Meter hoch in den Himmel. Wasser, Wasser, Wasser! Überall höre ich Wasser! Ich bin wieder in der Wohnung, laufe in mein Zimmer, hole die Taschen raus und fange an zu packen. Wo willst du hin? Wo ich hin will? Franziska steht nackt vor meinem Zimmer. Was interessiert dich das? Zieh dir endlich was an. Ich wollte nur fragen, vielleicht könnte ich mitkommen. Niemals, hau ab. Das Wasser hat dich hergebracht und trägt dich jetzt zu deiner Braut. Höre ich die Narbenfrau schreien. Lebe wohl. Zieh dir was an. Das Zelt und auch die Frau lösen sich vor meinen Augen in Luft auf. Die Wüste wird zu einem Strom, zu einer Meeresenge. Ich stehe an dem Geländer einer Fähre über dem Bosporus. Vor mir liegen die Minarette Istanbuls. Hier war ich schon einmal. Auf unserer Hochzeitsreise. Vor 24 Jahren. Erinnerst du dich noch? Fragt mich eine Frauenstimme. Rechts neben mir steht eine Frau, die aussieht wie Helga, meine erste Frau. Sie trägt dieselben Kleider wie damals. Sie sieht ganz unverändert aus Nur über ihr Gesicht läuft eine breite, senkrechte Narbe vom Scheitel über die Nase bis zum Kinn. Ich reiße die Sachen aus dem Schrank. Die Röcke, die Hosen, die Pullover, die T-Shirts und so weiter alles. Sie biegt sich. Ich denke dabei an Khalil. Sie biegt sich, dreht sich unter mir. Ich denke daran, wie er mich mit meiner Mitbewohnerin betrogen hat. Erinnerst du dich noch, wie du damals zu mir kamst? Wegen des Wasserschadens in meiner Wohnung im 7. Stock? Es war mitten in der Nacht im Sommer. Der Vollmond stand hell über den Dächern der neu erbauten Siedlung. Du hattest nicht damit gerechnet, dass dich um diese Zeit noch jemand anruft. Du hattest die Sache schließlich in den Griff bekommen. War ja eine komplette Überschwemmung, was da von oben runterkam. Und du standest da, auf dem Balkon, mit hochgekrempelten Ärmeln. Den Kittel hattest du damals noch nicht. Vielleicht hattest du an dem Abend eigentlich etwas ganz anderes vor und hast es hinterher nie zugegeben, als wir darüber sprachen, wie es war, als wir uns kennenlernten. Das tut man ja gern, sich daran erinnern, wie man sich kennenlernte oder zuerst küsste. Weißt du noch? Du wolltest rauchen und warst auf dem Küchenbalkon und ich fand dich plötzlich so schön, so kräftig und gleichzeitig so unerlöst, dass ich dachte, mein ganzes Leben will ich mit ihm teilen. Den will ich haben. Den. Und keinen anderen. Da habe ich dich zum ersten Mal geküsst. Bei Vollmond. Auf dem Küchenbalkon im 7. Stock. Ich öffne den Schrank. Ich gehe ans Fenster. In dem Schrank sind Kleidungsstücke, die mir bekannt vorkommen. Ich taumel zur Tür. Komm zurück, schreit sie. Was tue ich denn, sagt sie. Ich will nur nicht, dass du mir untreu wirst. Lass mich! Ich drehe durch. Ich stoße ihr den Phasenprüfer, den ich immer in der Brusttasche des Kittels bei mir trage, tief in beide Augen. Wieder und wieder stoße ich zu. Aber sie sagt nur leise oh und dann lacht sie. Und dann löst sie sich auf, genau wie gerade eben. Nicht aufhören, schreit sie. Durch die nächtliche Siedlung zieht ein Heulen. Und als ich die Wohnungstür öffne, stimmt sie ein wolfsähnliches Geheul an. Ein Schreien. Eine Bluse? Ein Rock? Schmale, aber bequeme Schuhe? Wie das Schreien eines Wolfs. Alles scheint mir zu passen. Oder einer Wölfin. Ich fliehe den Flur hinab ins Treppenhaus und stürze beinahe die Stufen runter. Das sind die Kleider einer Laborantin. Einer MTA. Das Geheul füllt alle Stockwerke. Wer da schreit, ist eine Frau. Mit jedem Kleidungsstück, das ich anziehe, wird meine Erinnerung klarer. Ich bin eine medizinisch-technische Assistentin. 5. Stock. Sie müssen wissen, sagt links neben mir eine Frau, wir waren schon mal hier vor 24 Jahren. Und der Mann an ihrer Seite nickt. Mit unserer Tochter, die wir damals verloren haben. Ich arbeite in einem Labor. Jeden Tag von 8:30 bis 17 Uhr. Wir haben sie verloren, sagt die Frau. Hier in Istanbul, im Bazar, vor 24 Jahren. Ein blondes Kind. Seitdem haben wir sie nie mehr gesehen oder von ihr gehört, als sei sie niemals da gewesen. Und sie schüttelt den Kopf. Komm rein. 5. Stock. Ganz hinten, am Ende des Flures, öffnet sich eine Wohnungstür. Komm rein. Ich warte schon auf dich. Höre ich eine Frauenstimme sagen, als stünde sie gleich neben mir. Ich will es nicht. Aber ich laufe trotzdem den Flur runter zu der Wohnung. Hinrichs steht auf dem Klingelschild. Die Tür ist offen. Da steht sie. Hallo. Hallo, sagt die Frau. Frau Hinrichs. Mit jedem Kleidungsstück, das ich anziehe, wird meine Erinnerung klarer. Ich bin eine medizinisch-technische Assistentin. Ich arbeite in einem Labor. Ich gehe. Und dabei zieht sie an der Schleife des Gürtels, der ihren Morgenmantel zusammenhält. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Blutproben zu analysieren. Das ist alles. Das meiste machen Apparate. Aber ich nehme das Messer mit, falls mir auf der Treppe das Schwein Khalil noch begegnen sollte. Und die Frau gerade eben war Fatima, mit der ich hier seit Jahren wohne. Seit wann genau, weiß ich nicht. Wo ist sie? Warum stehe ich hier halb angezogen vor dem Kleiderschrank? Der Mann neben der Frau an der Reling sagt, aber vielleicht war es auch gut so. Denk doch, was uns das Kind über die Jahre hin an Geld gekostet hätte. Die Ausbildung allein. Wie vieles hätten wir uns niemals leisten können. All die Reisen. Und dann reicht er mir seine Karte. Helmut Deke. Versicherungskaufmann. Auf dem Fußboden vor der Wohnungstür liegt noch mein Schlüsselbund mit dem Kamelanhänger, den ich dort fallen ließ, als ich mit dem Einkauf nach Hause kam. Keine Ahnung, warum ich all die Schlüssel habe. Als wären die für eine ganze Residenz. Soll ich mich noch von Franziska verabschieden? Die Sonne verschwindet hinter dem goldenen Horn und Süleimani... Warum sollte ich? Es ist dunkel. Ich mache die Wohnungstür hinter mir zu und laufe den Flur runter. Aber immer noch zieht dieses Heulen durch das Haus. Die Reling der Fähre liegt über einer Hochhaussiedlung. Ich stehe am Fenster einer Wohnung in einem Haus wie meinem. Hier war ich schon einmal, das kenne ich. Wie stickig es hier ist. Das Sofa ist leer, aber da, auf dem kleinen Beistelltisch, steht die fast leere Flasche Cognac. Die nehme ich mir. Ich brauche Luft. Luft und Schnaps und eine Zigarette. Ich stürze auf den Küchenbalkon. Da stehen noch die Einkaufstüten von vorhin. Ich komme zu mir. Etwas schleudert mich hin und her. Ich bin durchtränkt von Cognac. Ich schlage mir den Kopf an das Glas und ich... bekomme kaum Luft. Jemand trägt die Flasche. Der Fußboden rast unter mir dahin, der sandfarbene Teppich, der Flur und der PVC-Boden in der Küche, die Balkonschwelle, Beton. Aufhören! Hallo! Ich stehe am Geländer des Küchenbalkons. Zigarette. Unter mir liegt die Siedlung. Ein sonderbares Heulen zieht durch das Haus. Was kann das sein? Und wo bin ich gerade eben noch gewesen? Erst jetzt bemerke ich, dass ich noch immer die Visitenkarte des Mannes von der Fähre in der Hand halte. Helmut Deke, Versicherungskaufmann. Wo ist Fatima? Fatima? Ich brauche einen Schluck. Oh Gott. Oder besser doch nicht. Da kommt jemand. Jemand hält mich und die Flasche über die Brüstung des Küchenbalkons. Auf dem Küchenbalkon steht jemand. Es ist die Deke. Ach. Das ist Lohmeier, der Hausmeister, der sicher wegen des Wasserdrucks noch hier ist. Er raucht. Unter mir 7 Stockwerke Tiefe, dazwischen nur der Glasboden der Flasche. Sie kommt und stellt sich neben mich. Schöner Abend, was? Wie hell der Mond ist. Ich rufe, hört mich doch. Sie sind ja aufgewacht. Ich weiß nicht. Sind Sie schon lange hier? Vielleicht ein paar Minuten. Und? Und was? 6. Stock. Das Heulen wird immer lauter. Tief unter mir, im Lichtkreis einer Laterne, ein paar rauchende Jugendliche. Ich kann sie lachen hören. Haben Sie was rausgefunden? Was denn? Den Flur zurück zur Treppe. Ich meinte, ob Sie schon rausgefunden haben, wo das Wasser im 7. Stock abhanden kommt. Ach so, ja, ja. Ja? Ja. Er lehnt rauchend am Geländer des Küchenbalkons und schaut auf die Siedlung in der Nacht. In der Hand hält er die fast leere Flasche Cognac aus dem Wohnzimmer. Sie haben wohl richtig tief geschlafen. Ja. Ja. Sie lehnt neben mir am Geländer des Küchenbalkons und blickt auf die Siedlung im Mondschein. Dass ich sie geküsst habe, scheint sie nicht gemerkt zu haben. Ja, ich hatte einen sonderbaren Traum. Die Nacht ist warm. Nichts rauscht mehr, nur das Heulen. Klingt fast wie Wüstenwind. Ein Heulen zieht durch die Nacht. Beinahe, als ob sich Wind im Flaschenhals verfinge. Aber das ist nicht so. Ganz hinten, am Ende des Flures, öffnet sich eine Wohnungstür. Komm zu mir, sagt eine Frauenstimme mir ins Ohr, als stünde sie gleich neben mir. Ja. Ich träumte, ein Mann hätte mich im Schlaf geküsst und wäre kurz darauf verschwunden. Wohin, weiß ich nicht mehr. In einem Beduinenzelt... oder in einer Flasche, so wie der da. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bleibe stehen. 5. Stock. Ich will es nicht. Aber ich gehe trotzdem den Flur entlang bis zu der offenen Wohnungstür. Das Heulen wird immer lauter. Jetzt ist es überall. Was ist das? Ich will es nicht. Marion Richter steht auf dem Klingelschild. Er spielt nervös mit der Flasche in seiner Hand. Wenn er mich jetzt fallen lässt, wenn ihm jetzt die Flasche aus den Fingern rutscht, stürze ich 7 Stockwerke tief in den Tod. Ich betrete die Wohnung. Die Flasche Cognac in meiner Hand hatte ich ganz vergessen. Ach, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich einfach bedient habe, aber... Nein, nein, bitte. Wenn Sie um diese Zeit noch arbeiten müssen, dann sollten Sie wenigstens auch... Eigentlich wollte ich gar nichts. Hallo. Hallo, sagt die Frau, die vor mir im Flur steht. Ich bin Marion. Ich wollte gerade in die Badewanne gehen. Sie steht neben mir und wirft mir manchmal einen unsicheren Blick zu. Sie ist hübsch. Er sieht gut aus. Ich will nicht sterben. Warum ist mir das nie vorher aufgefallen? Nur der Kittel stört ein wenig. Vor dem Kühlschrank beginnt sich die Frau auszuziehen. Sie stöhnt. Vierter Stock. Hätten Sie etwas dagegen, kurz Ihren Kittel auszuziehen? Ich? Nein, überhaupt nicht. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich nehme so lange die Flasche. Nein, nein, geht schon. Er stellt die Flasche auf das schmale Balkongeländer und zieht den Kittel aus. Wenn jetzt einer der beiden gegen die Flasche stößt, bin ich ein toter Mann. So. Ich wollte nur sehen, wie Sie ohne den Kittel aussehen. Etwas stimmt nicht. Sie lächelt. Ich drehe um und laufe die Treppe wieder rauf. Wahrscheinlich hatten Sie heute Abend etwas ganz anderes vor, als nach einem Leck in der Wasserleitung zu suchen. Sie meinen, ich wäre heute noch ausgegangen? Ganz bestimmt nicht. Können Sie ruhig zugeben. Ich frage auch nicht, mit wem. Er lacht. Er ist kräftig und so. Ich presse mein Gesicht gegen das Glas. Vierter Stock. Warum seht ihr mich nicht? Was ist das? Ich laufe den Flur entlang. Sie gefällt mir. So unerlöst. Sie gefällt mir. Ich möchte ihn küssen. Wenn sie mich jetzt küssen würde. Hallo, Frau Richter? Die Tür von Marion Richter in 432 ist nur angelehnt. Warum? Er dreht sich zu mir um. Sie macht eine Bewegung zu mir hin. Er dreht sich zu ihr. Ich betrete die Wohnung. Gleichzeitig macht sie eine Bewegung auf ihn zu. Sie stößt mit dem Ellbogen gegen die Flasche. Ich stehe im Flur der fremden Wohnung. Aus der Küche kommen Geräusche. Die Flasche kippt. Mein Ellbogen streift aus Versehen die Flasche Cognac, die noch auf dem Balkongeländer steht. Die Flasche kippt über die Brüstung des Geländers in die Tiefe. Ich falle. Ich stehe in der Küche in der fremden Wohnung. Die Flasche fällt 7 Stockwerke tief. Dieselbe Küchenzeile wie in Franziskas Wohnung. Ich stürze 7 Stockwerke tief. Vor mir Khalil und Marion Richter am Kühlschrank. 6. Stock. Sie ist nackt. Und er. Sie bemerken mich nicht. Auf dem Balkon eine Frau, die den Mond anheult. Das Pflaster rast mir entgegen. Gleichzeitig geht alles ganz langsam. Sie steht ganz dicht vor mir. Ich bin ihm ganz nah. Sie stöhnt. Ich stehe hinter ihnen. Sie sehen mich nicht. 5. Stock. Auf dem Balkon eine Frau, die den Mond anheult. Die Lichter in den Fenstern werden zu Streifen. Ich traue mich kaum zu atmen. Ich lege meine Hände vorsichtig auf seine Brust. Eine Küchenuhr tickt. An der Kühlschranktür haften bunte Magneten. Ich jage ihm das Messer in den Rücken, du Schwein. Sie schreit. Du Schwein. Was ist das? Blut in ihrem Gesicht? Was ist das? 4. Stock. Eine Frau sticht auf einen Mann ein. Blut an der Fensterscheibe. Sie küsst mich. Er küsst mich. 3. Stock. Blut in ihrem Gesicht. Ein Fest, Musik. Was ist das? Das ist der erste Kuss in meinem Leben. 2. Stock. Wir küssen uns. Zum ersten Mal. Ich halte sie so fest ich kann. Was ist das? 1. Stock. Wir küssen uns. Ich bin tot. Dunkel. Ich mache die Augen zu. Und trotzdem spüre ich das Mondlicht. Sie hörten die arabische Nacht von Roland Schimmelpfennig. Es sprachen Fatima Mansour, Astrid Meierfeld, Franziska Deke, Judith Engel, Khalil, Henry Meyer, Peter Kapati, Felix von Manteuffel, Hans Lohmeier, Bernhard Schütz. Technische Realisation Helmut Becker und Gerlend Raue. Regieassistenz Christoph Müller. Komposition und Regie Klaus Bulert. Eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln aus dem Jahre 2001. Redaktion Ursula Schregel.